Von den Wohltaten, siebentes Buch, 13 bis 18. 13. Wir wollen uns darüber nun nicht länger herumstreiten. Ich behaupte einmal, es kann eine Wohltat nicht größer sein als die andere. Das Wohl, wodurch eine Wohltat erwiesen wird, kann größer sein, und es kann sein, dass sich das Wohlwollen auf mannigfaltigere Weise kundtue und die Vorliebe sich dergestalt äußere, wie es bei Liebenden zu geschehen pflegt, bei denen zahlreichere Küsse und innigere Umarmungen die Liebe nicht auf einen höheren Grad bringen, sondern nur ausdrücken. Auch die folgende Frage ist eigentlich durch das Vorangegangene schon beseitigt. Darum kann sie kurz abgefertigt werden. Es können nämlich die schon für andere Zwecke angeführten Beweise hierher übertragen werden. Die Frage ist, ob einer vergolten habe, wenn er alles getan hat, um eine Wohltat zu erstatten. Man sagt dagegen, bedenke wohl, er hat nicht vergolten, wenn er nur alles getan hat, um zu vergelten. Es ist also offenbar, dasjenige nicht geschehen, was zu tun er nicht Gelegenheit hatte. Gerade so, wie einer seinem Gläubiger das Geld nicht bezahlt hat, wenn er auch auf jegliche Weise gesucht, aber kein Mittel gefunden hat, zu bezahlen. Manches ist so, dass es sich als wirklich geschehen kundtun muss. In manchen Fällen gilt es als geschehen, wenn man alles versucht hat, um es in Stand zu setzen. Wenn der Arzt alles getan hat, einen zu heilen, so hat er seine Pflicht vollkommen erfüllt, und der Redner, wenn er alle rechtliche Mittel aufgeboten hat, ist in Hinsicht der Dienste, die die Beredsamkeit leisten soll, vollkommen gerechtfertigt, mag auch der Angeklagte in Strafe verfallen. Der Feldherrnruhm wird auch dem überwundenen Anführer zuteil, wenn seine Klugheit, Tätigkeit und Tapferkeit das Ihrige getan hat. Es kann einer alles getan haben, um eine Wohltat zu vergelten. Nur deine glückliche Lage hat es ihm unmöglich gemacht. Es ist nichts Schweres eingetreten, wo du seine aufrichtige Freundschaft hättest erproben können. Warst du im Wohlstande, so konnte er dir nichts schenken, warst du gesund, deiner nicht pflegen, warst du im Glücke, dir nicht zu Hülfe kommen. Dank hat er dir indes erstattet, wenn du auch die Wohltat nicht zurückempfangen hast. Überdies, wenn er immer darauf gespannt war, immer diese Zeit abwartete und viele Sorge, viele Emsigkeit darauf verwendet hat, so ist ihm das saurer geworden, als wenn es einem gelang, sich bald dankbar zu erweisen. 14. Das Beispiel vom Schuldner passt hierher nicht. Dem will es nichts heißen, wenn man sich um das Geld umgesehen hat, es werde denn bezahlt, denn da ist dir ein unfreundlicher Gläubiger auf dem Hals, der keinen Tag ohne Interessen hingehen lässt, dort aber ein sehr gütiger, der, wenn er dich laufen und ängstlich und bekümmert sieht, zu dir spricht. Wirf diese Sorge weg von deiner Brust. Höre auf, dich selbst zu pressen. Ich habe alles von dir. Du beleidigst mich, wenn du meinst, ich wolle noch mehr von dir. Es ist mir vollkommen genug, dass mir dein guter Wille entgegenkommt. Man entgegnet, sage mir doch, würdest du erklären, es habe einer die Wohltat vergolten, wenn er auf diese Weise seinen Dank abtrüge? Es ist also das Nämliche, ob einer vergolten oder ob er nicht vergolten hat. Setze du nun aber den umgekehrten Fall, es hätte einer die empfangene Wohltat vergessen, er hätte nicht einmal einen Versuch gemacht, dankbar zu sein. Da würdest du doch wohl sagen, er habe keinen Dank erstattet. Das ist aber doch etwas anderes, wenn einer sich Tag und Nacht abgemühet hat und jeder andern Tätigkeit entsagt, darauf allein sein Trachten und sein Streben richtend, dass ihm ja keine Gelegenheit hinausgehe. Und da soll nun einer wie der andere sein? Der, welcher die Sorge, Dank zu erstatten, abgeschüttelt hat, wie der, so sie nicht aus dem Sinne ließ? Du bist unbillig, wenn du noch die Sache von mir forderst, da du siehst, dass es mir am guten Willen nicht gefehlt hat. Kurz, denke dir den Fall, du seiest in Gefangenschaft geraten, und ich habe zum Pfand für den Gläubiger all meine Habe einsetzend Geld geborgt und sei bei bereits eingetretener, strenger Jahreszeit zur See gegangen, in Küsten umher, die durch Räubereien gefährlich sind. Ich habe alle Gefahren, mit welchen auch das sichere Meer droht, durchgemacht. Ich habe alle Einöden durchwandert und sei endlich, indem ich forschte, wo jedermann flieht, zu den Seeräubern gekommen. Aber bereits hatte dich ein anderer freigemacht. Wirst du wohl sagen, ich habe nicht Dank erstattet? Auch wenn ich auf jener Seefahrt das für deine Rettung erborgte Geld im Schiffbruche verloren habe? Auch wenn ich in die Fesseln, die ich dir abziehen wollte, selbst geraten bin, wirst du da sagen, ich habe nicht Dank erstattet? Wie kommt's denn aber beim Herkules, dass die Athener den Harmodius und Aristogiton Tyrannentöter nennen und dass des Musius Scaevola auf dem feindlichen Altar zurückgelassene Hand also galt, als wäre Porsena getötet worden und dass überhaupt die gegen das Schicksal ringende Tugend, auch ohne ihr Vorhaben vollbracht zu sehen, im Glanze des Ruhmes steht. Wer den Gelegenheiten, die sich ihm entzogen, nachgeht und bald dies, bald jenes angreift, um sich dadurch dankbar erweisen zu können, der tut mehr als einer, den die nächste beste Gelegenheit ohne alle Anstrengung dankbar gemacht hat. 15. Man macht den Einwurf, wenn der andere dir mit zweierlei entgegengekommen ist, mit seinem guten Willen und mit der Tat, so bist du ihm auch zweierlei schuldig. Das, erwidere ich, würdest du mit Recht demjenigen entgegenhalten, der dir einen untätigen Willen zur Gegengabe machte, Dem aber, der nicht nur den Willen hat, sondern auch handelt und nichts unversucht lässt, kannst du das nicht sagen. Er kommt dir ja, so viel an ihm liegt, auf jene gedoppelte Weise entgegen. Sodann aber lässt sich nicht immer Zahl mit Zahl ausgleichen. Manchmal gilt eine Sache für zwei, deshalb tritt an die Stelle der Tat der so ernstliche und zu vergelten begierige Wille. Wenn aber der gute Wille ohne die Tat bei Dankeserstattung nichts gilt, so ist niemand gegen die Götter dankbar, denen einzig der gute Wille gezollt wird. Den Göttern entgegnet man, kann man sonst nichts tun, allein wenn ich auch dem, welchem ich Dank erstatten soll, nichts anderes tun kann, warum sollte ich denn nicht gerade durch das gegen einen Menschen dankbar sein, was das Höchste ist, das ich den Göttern zollen kann? 16. Willst du übrigens meine Meinung wissen und eine bestimmte Erklärung haben? So sage ich dir, der eine soll es ansehen, als habe er die Wohltat zurückempfangen, der andere soll denken, er habe sie nicht vergolten, jener soll seine Ansprüche auf diesen aufgeben, dieser soll sich selbst verbindlich achten. Jener soll sagen, ich bin befriedigt, dieser, ich bin Schuldner. Bei jeder Untersuchung muss uns das allgemeine Beste vorschweben. Man muss den Undankbaren die Ausflüchte abschneiden, zu denen sie ihre Zuflucht nehmen und unter denen sie ihre Unerkenntlichkeit verdecken könnten. Ich habe alles getan, nun, so tue es auch jetzt noch. Wie? Denkst du, unsere Alten seien so unverständig gewesen, dass sie nicht einsahen, es wäre höchst unbillig, wenn man keinen Unterschied machen wollte, ob einer das Geld, das er vom Gläubiger empfing, durch Wollust und Spiel hinausbrachte, oder ob er durch Feuersbrunst, durch Beraubung oder durch irgendeinen Unglücksfall das fremde Gut zusammt seinem Eigentum verlor? Sie haben keine Entschuldigung gelten lassen, um die Leute aufmerksam zu machen, sein Wort müsse man in jedem Falle halten, denn es war geratener, auch eine gegründete Entschuldigung, die nur wenige haben, nicht gelten zu lassen, als allen zu gestatten, es mit irgendeiner zu versuchen. Du hast alles getan, um zu erstatten, das sei dem andern genug, dir nicht. Denn so wie der andere, wenn er eine angestrengte und ernstliche Verwendung als etwas, das nichts geholfen habe, unbeachtet lässt, nicht verdient, dass ihm Dank erstattet werde, so bist du undankbar, wenn du nicht dem, der den guten Willen für Bezahlung annimmt, um so lieber dich zu Dank verpflichtet hältst, weil er seine Ansprüche auf dich aufgibt. Mache dir das nicht zu Nütze und poche nicht darauf, suche nichts, desto weniger nach Gelegenheiten zu vergelten. Vergilt dem einen, weil er Forderungen macht, dem andern, weil er sie dir erlässt, dem einen, weil er eigennützig, dem andern, weil er nicht eigennützig ist. Deshalb hast du es denn nicht auf dich zu beziehen, wenn man fragt, ob man eine Wohltat, die man von einem Weisen empfangen hat, ihm zu erwidern schuldig sei, wenn er aufgehört habe, ein Weiser zu sein und zum Schlechten umgeschlagen hat. Du würdest doch wohl nicht nur ein anvertrautes Gut, das du von einem Weisen empfangen hättest, zurückgeben, sondern auch einem schlechten Menschen sein Darleihen heimbezahlen. Warum denn nicht auch eine Wohltat? Weil er anders geworden ist, lässest du dich auch anders machen? Wie? Wenn du von einem, während er gesund war, etwas bekommen hättest, würdest du es ihm nicht heimgeben, wenn er krank wäre, da man doch gegen einen Freund, wenn er nicht gesund ist, in jedem Falle noch mehr Verpflichtung hat? Und jener ist krank am Geiste, so helfe man und habe Geduld mit ihm. Torheit ist Seelenkrankheit. Ich meine, da muß man, um es recht zu verstehen, folgende Unterscheidung machen. 17. Es gibt zweierlei Wohltaten. Die eine Art kann nur ein Weiser dem andern erzeigen. Das ist die unbedingte und eigentliche Wohltat. Die andere Art ist die alltägliche gemeine, die wir unphilosophischen Leute gegeneinander austauschen. Bei dieser kann keine Frage sein, ob ich sie dem andern zu vergelten schuldig sei. Er sei, wie er wolle, mag auch ein Mörder oder ein Dieb oder ein Ehebrecher aus ihm geworden sein. Verbrechen haben ihre Gesetze, und eher richtet gegen sie das Gericht etwas aus als der Undank. Lass dich durch niemand schlecht machen darum, weil er es ist. Einem Schlechten werde ich seine Wohltat hinwerfen, einem Rechtschaffenen erwidern, diesem, weil ich sein Schuldner bin, jenem, damit ich sein Schuldner nicht sein möge. 18. Bei der ersteren Art von Wohltaten erwächst eine Bedenklichkeit, weil, wenn ich sie nur als ein Weiser empfangen konnte, ich sie auch nur einem Weisen erstatten kann. Denn gesetzt, ich könnte sie auch erwidern, so kann sie der andere doch nicht zurückempfangen. Er ist ja dafür nicht empfänglich. Er hat die Kunst verlernt, davon Gebrauch zu machen. Wirst du denn wohl verlangen, ich soll einem Verstümmelten den Ball zuwerfen? Torheit ist's, einem zu geben, was er nicht in Empfang nehmen kann. Um das Letzte zuerst zu beantworten, ich will ihm nicht geben, was ihm zu empfangen nicht möglich ist. Zurückgeben aber will ich, auch wenn er nicht zurückempfangen kann. Verbindlich kann mir einer nur werden, wenn er etwas empfängt. Frei werden kann ich aber nur dann, wenn ich heimgebe. Ist's nicht möglich, dass er Gebrauch davon macht, so ist das seine Sache. An ihm liegt die Schuld, nicht an mir.